Es war Vollmond. Der Himmel war klar und es war eben 9 Uhr abends, als wir von einem Hause in der Nähe von Paris heimgingen, 4 Freunde und ich. Die verschiedenen Gedanken, die uns der Anblick dieser Safrankugel eingab, belustigten uns auf dem Wege. Wir waren in den Anblick dieses großen Gestirns versunken. Und bald wollte einer eine Dachluke am Himmel daran erkennen, durch die man einen Schimmer von der Glorie der Seligen sehe. Bald meinte ein anderer, der an die alten Mähren glaubte, Bacchus habe vielleicht da oben eine Wirtschaft aufgetan und den Vollmond als Schild ausgehängt. Dann versicherte ein Dritter, das Plätteisen, mit dem Diana die Kragen Apollos aufbügle. Indes wieder ein anderer rief, es könne wohl die Sonne selber sein, die am Abend ihre Strahlen abgelegt habe und nun im Negligé durch ein Loch schaue, was auf der Welt getrieben werde, wenn sie nicht da sei. Und ich, sagte ich zu ihnen, der ich meine Begeisterung der eurigen vermählen möchte, ich glaube, ohne mich mit den spitzfindigen Fantasien zu belustigen, mit denen ihr die Zeit kitzelt, damit sie schneller läuft, ich glaube, dass der Mond eine Welt ist wie diese hier, der unsere als Mond dient. Die Gesellschaft lohnte mir mit lautem Gelächter. Gerade so, sagte ich, lacht man jetzt vielleicht auf dem Mond einen aus, der behauptet, diese Kugel sei eine Welt. Aber ich mochte, so viel ich wollte, anführen, dass Pythagoras, Epikur, Demokrit und heutzutage Kopernikus und Kepler der gleichen Ansicht gewesen seien. Ich brachte sie zu nichts anderem, als dass sie sich heiser schrien. Dieser Gedanke jedoch, dessen Kühnheit meine Ideenwelt völlig aus ihrer gewohnten Bahn lenkte, setzte sich, durch den Widerspruch nur bekräftigt, so hartnäckig in mir fest, dass ich den ganzen Rest des Weges schwanger ging mit 1000 Definitionen des Mondes, die ich nicht in die Welt zu setzen vermochte. Und indem ich diesen tollen Glauben durch ernsthafte Überlegungen stützte, machte ich ihn mir sozusagen zur Überzeugung. Aber vernimm, Leser, das Wunder oder den Zufall, dessen die Vorsehung oder das Glück sich bedienten, um ihn mir zu bestätigen. Ich war wieder in meiner Wohnung und eben, um mich vom Spaziergang auszuruhen, in mein Zimmer eingetreten. Da fand ich dort auf dem Tisch ein Buch aufgeschlagen, das ich nicht dahingelegt hatte. Es waren die Werke von Cardanus, und obwohl ich nicht die Absicht hatte, darin zu lesen, fiel mein Blick, wie von höherer Gewalt gelenkt, gerade auf eine Geschichte, die der Philosoph erzählt. Er schreibt, als er eines Abends bei Kerzenlicht arbeitete, habe er durch die geschlossenen Türen seines Zimmers hindurch 2 hohe Greise eintreten sehen. Nach vielerlei Fragen, die er an sie richtete, hätten sie geantwortet, sie seien Bewohner des Mondes, und danach seien sie verschwunden. Ich war so überrascht, sowohl ein Buch zu sehen, das ich von selber dahingelegt hatte, wie auch über den Zeitpunkt und die Buchseite, wo es mir offen in die Hände gekommen war, dass ich diese ganze Verkettung von Vorfällen als Einwirkung Gottes auffasste, der mich dazu antreibe, den Menschen die Kenntnis zu vermitteln, dass der Mond eine Welt ist. Wie, sagte ich bei mir selber, nachdem ich gerade heute über etwas gesprochen habe, fliegt ein Buch, das vielleicht das einzige auf der Welt ist, in dem dieser Stoff behandelt wird, aus meinem Bücherbrett auf meinen Tisch, wird vernünftiger Überlegung fähig, so dass es sich eben an der Stelle öffnet, wo eine so seltsame Begebenheit erzählt wird, zieht meinen Blick wie mit höherer Gewalt darauf hin und vermittelt dann meine Einbildungskraft die Gedanken und meinem Willen die Pläne, die ich nun hege. Zweifellos, fuhr ich fort, sind es die beiden Greise, die jenem Großen erschienen, selber gewesen, die mein Buch von seinem Platz genommen und es an dieser Seite aufgeschlagen haben, um sich die Mühe zu sparen, mir die Rede zu halten, die sie Cardanus hielten. Aber, fügte ich hinzu, werde ich mir über diese Vermutung Klarheit schaffen können, wenn ich nicht dort hinaufsteige? Und warum nicht? Antwortete ich mir sofort. Prometheus war einst im Himmel, dort das Feuer zu rauben. Diesen Fieberideen folgte die Hoffnung, eine so schöne Reise wirklich zu unternehmen. Um zum Ziel zu kommen, schloss ich mich in ein recht abgelegenes Landhaus ein, und nachdem ich meinen Träumen mit einigen Hilfsmitteln, die geeignet waren, mich dorthin zu tragen, geschmeichelt hatte, machte ich mich von da aus auf folgende Weise gen Himmel auf. Ich hatte rings an mir herum eine Menge Fläschchen voll Tau befestigt, und die Sonnenhitze, die sie anzog, hob mich so hoch empor, dass ich mich schließlich über den höchsten Wolken befand. Aber diese Anziehung ließ mich mit zu großer Geschwindigkeit steigen, und statt dass ich nun, wie ich angenommen hatte, dem Mond mich näherte, schien er mir noch weiter entfernt als bei meiner Abfahrt. So zerbrach ich mehrere meiner Fläschchen, bis ich fühlte, dass mein Gewicht die Anziehung überstieg und ich mich gegen die Erde hinabsenkte. Meine Überlegung war nicht falsch, denn einige Zeit danach fiel ich wieder auf die Erde, und der Zeit nachzurechnen, zu der ich abgefahren war, musste es jetzt Mitternacht sein. Indessen sah ich, dass die Sonne am höchsten über dem Horizont stand und es hier Mittag war. Ich überlasse jedem, sich auszudenken, wie verblüfft ich war. Tatsächlich war ich es so gründlich, dass ich im Unklaren darüber, welcher Ursache ich dies Wunder zuzuschreiben habe, die Unverfrorenheit besaß, mir einzubilden, Gott habe, meiner Kühnheit begünstigend, eine zweite Sonne am Himmel festgenagelt, um ein so hochsinniges Unternehmen zu erleuchten. Was mein Erstaunen noch vermehrte, war, dass ich das Land, in dem ich mich befand, durchaus nicht kannte. Da ich den Eindruck hatte, in gerader Richtung aufgestiegen zu sein, musste ich doch an dem gleichen Ort wieder heruntergekommen sein, von dem ich abgefahren war. In meiner Ausrüstung, wie ich war, ging ich auf eine Strohhütte zu, wo ich Rauch bemerkte, und ich war ihr kaum auf Pistolenschussweite nahe gekommen, als ich mich plötzlich von einer großen Anzahl Wilder umringt sah. Sie schienen sehr überrascht über das Zusammentreffen mit mir, denn vermutlich war ich der Erste, den sie je in Flaschen gekleidet gesehen hatten. Und damit ja alle Deutungen, die sie dieser Ausrüstung hätten geben können, umgestürzt würden, sahen sie, dass ich beim Gehen kaum den Boden berührte. Sie wussten ja nicht, dass bei der geringsten Erschütterung meines Körpers die Kraft der mittäglichen Strahlen mich mit meinem Tau emporheben würde und dass, obwohl meine Fläschchen nicht mehr so zahlreich waren, ich möglicherweise vor ihren Augen hätte in die Luft fortgetragen werden können. Ich wollte sie anreden, aber als hätte die Furcht sie in Vögel verwandelt, so sah der nächste Augenblick sie im nahen Wald verschwinden. Einen jedoch holte ich ein, dessen Beine offenbar seinen Mut im Stich gelassen hatten. Ich fragte ihn, ziemlich mühsam, denn ich war außer Atem, wie weit man von da bis Paris rechne, seit wann die Leute in Frankreich vollständig nackt gingen und warum sie so voll Schrecken vor mir davonliefen. Der Mann, mit dem ich sprach, war ein Greis von olivenbrauner Farbe. Er warf sich mir zunächst zu Füßen, legte die Hände oben hinter dem Kopf zusammen, öffnete den Mund und schloss die Augen. Er murmelte längere Zeit zwischen den Zähnen, ich unterschied jedoch nicht, dass er irgendetwas deutlich ausgesprochen hätte, so dass ich seine Sprache für das heisere Lallen eines Stummen hielt. Einige Zeit danach sah ich eine Kompanie Soldaten mit klingendem Spiel herankommen und bemerkte, wie zwei sich vom Zuge trennten, um mich zu besichtigen. Als sie auf Hörweite bei mir waren, fragte ich sie, wo ich sei. »Sie sind in Frankreich«, antwortete sie. »Aber wer zum Teufel hat sie in diesen Zustand versetzt, und wie kommt es, dass wir sie nicht kennen?« »Sind die Schiffe da? Wollen Sie dem Herrn Gouverneur davon Meldung machen? Und warum haben Sie Ihren Schnaps in so viele Fläschchen verteilt?« Auf all das erwiderte ich, »nicht der Teufel habe mich in diesen Zustand versetzt.« Sie kennten mich nicht, weil sie nicht jeden kennen könnten. Ich hätte nicht gewusst, dass die Seine Schiffe nach Paris trage. Herrn de Montbasson habe ich keine Meldung zu machen und ich trüge keinen Schnaps bei mir. »Ho, ho«, riefen sie, mich am Arm packend, »Sie spielen den Witzbold. Der Herr Gouverneur wird Sie schon kennenlernen.« Während sie das sagten, führten sie mich zu ihrer Abteilung und ich erfuhr von ihnen, dass ich in Frankreich war, aber nicht in Europa, denn ich war in Neu-Frankreich. Ich wurde Herrn de Montmagny vorgeführt, der dort Vizekönig ist. Er fragte mich nach Heimat, Name und Stand, und als ich ihn zufriedengestellt hatte, ihm den angenehmen Erfolg meiner Reise erzählt, sei es nun, dass er es glaubte, sei es, dass er sich nur so stellte, hatte er die Güte, mir ein Zimmer in seiner Wohnung anweisen zu lassen. Ich war sehr froh, einen Mann getroffen zu haben, der höhere Einsicht fähig war und sich nicht wunderte, wenn ich ihm sagte, die Erde müsse sich während meines Höhenfluges gedreht haben, da ich 2 Meilen von Paris weg angefangen hätte, emporzusteigen und gewisserweise im rechten Winkel dazu in Kanada heruntergekommen sei. Abends, als ich mich eben zu Bett legen wollte, kam er in mein Zimmer. »Ich würde Ihre Ruhe nicht gestört haben«, sagte er, »wenn ich nicht glaubte, dass jemand, der 900 Meilen in einem halben Tag hat zurücklegen können, dies vermochte, ohne müde zu werden. Aber Sie wissen noch nichts«, fügte er hinzu, von dem amüsanten Streit, den ich eben ihretwegen mit unseren Jesuitenpatres hatte. Sie behaupten unbedingt, sie seien Magier und alles, was sie an Gnade bei ihnen erlangen können, ist nur als Betrüger zu gelten. Und in der Tat, diese Bewegung, die sie der Erde zuschreiben, ist das nicht eine recht ungereimte Behauptung? Der Grund, weshalb ich nicht eben sehr ihrer Ansicht bin, ist, dass wenn sie auch erst gestern in Paris abgereist sind, sie heute hier sein können, ohne dass die Erde sich gedreht hat. Denn sollte die Erde, nachdem sie sie mittels ihrer Flaschen emporgehoben hat, sie nicht auch hierher mitgeführt haben, da sie, nach Ptolemäus, Tycho Brahe und den heutigen Philosophen, sich vorwärts bewegt in einer schiefen Richtung zu der, in der sie die Erde wandern lassen? Und dann, welchen einigermaßen wahrscheinlichen Grund hätten sie, sich vorzustellen, die Sonne stehe still, da wir sie doch sich vorwärts bewegen sehen? Und dass die Sonne mit solcher Schnelligkeit um ihren Mittelpunkt sich drehe, da wir sie ruhig und fest unter unseren Füßen fühlen? Ich antwortete: Monsieur, die Gründe, die uns zwingen, es zu vermuten, sind folgende. Zunächst entspricht es dem gesunden Menschenverstand zu glauben, dass die Sonne im Mittelpunkt des Weltalls Platz genommen habe, da alle Körper in der Natur dies ursprüngliche Feuer brauchen, das im Herzen des Königreichs wohnt, um deren Bedürfnisse rasch befriedigen zu können und dass die Ursache allen Werdens gleichmäßig zwischen die Körper, in denen sie wirkt, gesetzt sei. Ebenso wie die weise Natur die Zeugungsorgane in den Menschen, die Kerne in den Mittelpunkt der Äpfel, die Steine zwischen ihrer Frucht gesetzt hat. Und ebenso wie die Zwiebel im Schutze von 100 Schalen, die sie einhüllen, den kostbaren Keim bewahrt, aus dem 10 Millionen neuer ihren Lebenssaft zu schöpfen vermögen. Denn dieser Apfel ist ein kleines Weltall für sich, dessen Kern wärmer als die anderen Teile ist. Die Sonne ist, welche die Wärme um sich verbreitet, die ihre Kugel erhält. Und der Keim in der Zwiebel ist in dieser kleinen Welt die kleine Sonne, die das Wachstum befördernde Salz dieser Masse erwärmt und ernährt. Dies also vorausgesetzt, behaupte ich, dass die Erde, die des Lichtes, der Wärme und der Einwirkung jenes großen Feuers bedarf, sich um es dreht, um in all ihren Teilen gleichmäßig dieser Kraft, die sie erhält, teilhaftig zu werden. Denn es wäre gerade so lächerlich zu glauben, der große leuchtende Körper kreise um einen Punkt, in dem er nichts zu tun hat, als sich vorzustellen, wenn wir eine gebratene Wachtel sehen, man hätte, um sie gar zu machen, den Herd um sie kreisen lassen. Andererseits, wenn es an der Sonne wäre, diesen Frondienst zu leisten, dann könnte es auch scheinen, dass diese medizinische Wissenschaft des Kranken bedürfe, dass der Starke unter den Schwachen sich beugen, der Große dem Kleinen dienen müsse, und statt dass ein Schiff der Küste seiner Provinz entlang segle, man die Provinz um das Schiff spazieren lasse. Wenn es Ihnen Mühe macht zu verstehen, wie eine so schwere Masse sich bewegen könne, so sagen Sie mir bitte, sind die Gestirne und die Himmel, die Sie als etwas so Dauerhaftes sich denken, etwa leichter? Ferner ist es einfach für uns, die wir von der Kugelgestalt der Erde überzeugt sind, aus ihrer Gestalt auf ihre Bewegung zu schließen. Warum aber annehmen, dass der Himmel kugelförmig ist, da man es nicht wissen kann und wo es doch, wenn er diese Gestalt nicht hat, bei jeder anderen sicher ist, dass er sich nicht bewegen kann? Ich halte Ihnen weder Ihre exzentrischen und konzentrischen Kreise noch Ihre Epizyklen vor, die Sie alle nur sehr unklar entwickeln können und vor denen ich mein System behaupte. Wir wollen nur von den natürlichen Ursachen dieser Bewegung sprechen. Sie dagegen sind genötigt, ihre Zuflucht zu den Intelligenzen zu nehmen, die ihre Kugeln bewegen und regieren. Aber ich störe die Ruhe des höchsten Wesens nicht. Dass die Natur zweifellos ganz vollkommen geschaffen hat und dessen Weisheit es zukommt, sie so vollendet zu haben, dass es sie, wenn in einer Hinsicht makellos, nicht in anderer mangelhaft gemacht hat. Ich finde also in der Erde die Kräfte, die sie bewegen. Daher behaupte ich, dass die von der Sonne kommenden Strahlen mit ihren Einflüssen durch ihren Umlauf darauf schlagen und sie in Drehung versetzen, so wie wir eine Kugel sich drehen lassen, indem wir sie mit der Hand anstoßen. Oder aber, dass die Dämpfe, die ständig aufsteigen an der Seite, wo die Sonne sie anblickt, durch die Kälte der mittleren Region zurückgeworfen, wieder hinunterspringen und sie, da sie notwendigerweise nur schräg aufprallen können, in Achsendrehung versetzen. Die Erklärung der beiden anderen Bewegungsursachen ist noch einfacher. Überlegen Sie bitte einmal, bei diesen Worten unterbrach mich Herr de Montmorny und sagte, ich möchte Sie lieber von dieser Bemühung entbinden. Auch habe ich über den Gegenstand einige Bücher von Gassendi gelesen. Dagegen lege ich Ihnen die Verpflichtung auf, anzuhören, was mir einmal einer unserer Patres, der Ihre Ansicht vertrat, antwortete. In der Tat, sagte er, denke ich mir, dass die Erde sich dreht. Aber nicht aus den Gründen, welche Kopernikus anführt, sondern da das Höllenfeuer, wie es uns die Heilige Schrift lehrt, im Mittelpunkt der Erde eingeschlossen ist, so klettern die Verdammten, die der Flammenglut entfliehen wollen, um sich davon zu entfernen, an der Wölbung empor und versetzen so die Erde in Drehung, wie ein Hund ein Rad in Drehung bringt, wenn er darin eingeschlossen ist und läuft. Wir lobten eine Zeit lang den Eifer des guten Paters, und als wir damit fertig waren, sagte mir Herr de Montmorny, er wundere sich sehr, dass, wenn das System des Ptolemäus so wenig wahrscheinlich sei, es so allgemein angenommen worden sei. Ich antwortete ihm, Monsieur, die meisten Menschen, die nur nach den Sinnen urteilen, haben sich durch ihre Augen überzeugen lassen. Und ebenso wie der, dessen Schiff von Land zu Land fährt, selber still zu stehen glaubt und meint, das Ufer laufe weiter, so haben die Menschen, die sich mit der Erde um den Himmel drehen, geglaubt, der Himmel selber sei es, der sich um sie drehe. Fügen Sie noch den unerträglichen Hochmut der Menschenwesen hinzu, der ihnen die Überzeugung beibringt, die Natur sei nur für sie gemacht worden, als ob es wahrscheinlich wäre, dass die Sonne, ein Riesenkörper, der 434 Mal so groß ist wie die Erde, nur angezündet worden sei, um ihre Mispeln zu reifen und ihren Kohlköpfe ansetzen zu lassen. Ich dagegen bin weit entfernt, der Unverschämtheit dieser ungebildeten Grobian zuzustimmen, sondern ich glaube, dass die Planeten Welten um die Sonne herum sind und dass die Fixsterne auch Sonnen sind, die Planeten um sich haben. Welten also, die wir ihrer Kleinheit wegen und weil ihr geborgtes Licht nicht bis zu uns gelangen vermag, von hier aus nicht sehen. Denn wie sollte man sich vernünftigerweise einbilden, dass diese riesigen Kugeln nur wüstes Land seien? Und nur, weil wir, ein Dutzend hochmütiger Narren, da herumkriechen, dass unsere gebaut worden sei, allen zu befehlen. Wie, weil die Sonne unsere Tage und Jahre abzirkelt, muss man deswegen behaupten, sie sei nur aufgestellt worden, damit wir nicht mit den Köpfen an die Wand rennen. Nein, nein, wenn dieser sichtbare Gott dem Menschen Licht spendet, so geschieht das nur zufällig, so wie die Fackel des Königs zufällig auch dem Lastträger leuchtet, der gerade über die Straße geht. Aber, sagte er, wenn, wie Sie versichern, die Fixsterne ebenso viele Sonnen sind, so könnte man von da schließen, dass die Welt unendlich ist, da es wahrscheinlich ist, dass die Völker der Welten, die um einen Fixstern herum sind, den sie für eine Sonne halten, noch über sich andere Fixsterne entdecken, die wir von hier aus nicht zu erkennen vermögen, und dass es ewig so weitergeht. Zweifeln Sie nicht daran, entgegnete ich. Wie Gott die Seele hat unsterblich machen können, so hat er auch die Welt unendlich machen können. Wenn es wahr ist, dass die Ewigkeit nichts anderes ist als eine Dauer ohne Aufhören und die Unendlichkeit eine Ausdehnung ohne Grenzen. Und dann wäre Gott selber endlich, vorausgesetzt, dass die Welt nicht unendlich ist. Denn er könnte nicht sein, wo nichts ist. Und er könnte die Welt nicht vergrößern, wenn er nicht seiner eigenen Ausdehnung etwas hinzufügte und also anfinge zu sein, wo er vorher nicht war. Man muss demnach glauben, dass, wie wir von hier Saturn und Jupiter sehen, wir, wenn wir auf dem einen oder anderen wären, viele Welten entdecken würden, die wir von hier aus nicht wahrnehmen können, und dass das Universum in dieser Weise ins Unendliche gebaut ist. Wahrhaftig, sagte er, Sie haben gut reden, ich kann eben dieses Unendliche absolut nicht begreifen. Nun denn, erwiderte ich, so sagen Sie mir, verstehen Sie das Nichts, das Jenseits ist besser? Keineswegs. Wenn Sie an dies Nichts denken, so stellen Sie es sich mindestens wie Wind oder doch wie Luft vor. Und das ist doch etwas. Das Unendliche dagegen können Sie, wenn Sie es nicht im Ganzen begreifen, wenigstens in Teilen erfassen. Denn es ist nicht schwer, sich Erde, Feuer, Wasser, Luft, Sterne und mehrere Himmel vorzustellen. Das Unendliche ist nun nichts als ein Gewebe ohne Grenzen aus alledem. Wenn Sie mich aber fragen, auf welche Weise diese Welten gemacht worden sind, in Anbetracht dessen, dass die Heilige Schrift nur von einer spricht, die Gott erschaffen habe, so antworte ich, dass sie von unserer redet, weil das die einzige ist, bei der Gott sich die Mühe machen wollte, sie mit eigener Hand zu erschaffen. Aber alle anderen, die man sieht oder nicht sieht, die im Blau des Weltalls hangen, sind nur der Abschaum der Sonnen, die sich reinigen. Denn wie könnten diese ungeheuren Feuer fortbestehen, wenn sie nicht an irgendeinen Stoff gebunden wären, der sie nährt? So also, wie das Feuer die Asche, von der es erstickt würde, weit von sich stößt, wie das Gold im Schmelztiegel, wenn es sich läutert, vom Markasit sich löst, der sein Karat verringert, und wie unser Herz durch das Erdbeben von den unverdaulichen Säften, die es anfallen, sich befreit, so reinigt sich die Sonne täglich und speit Reste des Stoffes aus, der ihr Feuer nährt. Wenn sie aber diesen Stoff, der sie erhält, ganz aufgezehrt hat, dann, zweifeln Sie nicht daran, breitet sie sich nach allen Seiten aus, eine neue Weide zu suchen, und hält sich dabei an alle die Welten, die sie einst hervorgebracht hat, vor allem an die, denen sie zunächst begegnet. Damit wirft dieses große Feuer alle Körper wieder untereinander und stößt sie wieder aus, durcheinander, von allen Seiten hin wie zuvor. Und wenn es sich so nach und nach geläutert hat, so fängt es an, den kleinen Welten als Sonne zu dienen, die es erzeugt hat, indem es sie aus seiner Sphäre hinausschleudert. Das ist zweifellos, was die Pythagoreer dazu führte, das Weltfeuer zu behaupten. Das ist kein lächerliches Hirngespinst. Hier in Neufrankreich, wo wir uns befinden, liefert dafür ein sehr überzeugendes Beispiel. Dieser ausgedehnte Erdteil Amerika bildet eine Hälfte der Erde, und er war, obgleich unsere Vorfahren tausende von Malen den Ozean durchschifften, noch nicht entdeckt worden. Er war eben noch nicht da, ebenso wenig viele Inseln, Halbinseln und Berge, die auf unserer Kugel sich erst erhoben, als der Rost der Sonne, der sie säuberte, so weit geflogen war und sich in genügend schwere Knäuel verdichtet hatte, so dass er vom Mittelpunkt unserer Erde angezogen wurde, möglicherweise nach und nach in winzigen Teilen, vielleicht auch plötzlich in einer einzigen Masse. Das ist gar nicht so unvernünftig. So dass der heilige Augustinus dem auch zugestimmt haben würde, wenn die Entdeckung dieses Landes noch in seine Lebenszeit gefallen wäre. Dieser große Mann, dessen Geist vom Heiligen Geist erleuchtet war, versicherte nämlich, dass zu seiner Zeit die Erde platt war wie ein Kuchen und auf dem Wasser schwamm wie die Hälfte einer zerschnittenen Orange. Wenn ich aber je die Ehre haben werde, Sie in Frankreich begrüßen zu können, so werde ich Sie mittels eines ausgezeichneten Fernglases, das ich besitze, beobachten lassen, dass gewisse dunkle Stellen, die von hier als Flecken erscheinen, sich bildende Welten sind. Da mir am Ende dieser Rede die Augen zufielen, sah sich Herr de Montmagny veranlasst, mir gute Nacht zu sagen. Tags darauf und an den folgenden Tagen führten wir ähnliche Gespräche. Aber da späterhin Schwierigkeiten in den Geschäften der Provinz unsere Beschäftigung mit der Philosophie ins Stocken brachten, verfiel ich wieder umso eifriger auf den Plan, zum Mond aufzusteigen. Sobald er aufgegangen war, ging ich hinaus in den Wald, träumte und sann über die Durchführung und das Gelingen meines Unternehmens. Endlich, am Vorabend des Johannistages, als im Fort eine Sitzung abgehalten wurde, um zu beschließen, ob man den Wilden des Landes gegen die Irokesen helfen wolle, da war ich ganz allein auf der Kuppe eines kleinen Berges hinter unserer Ansiedlung, wo ich Folgendes ausführte. Mit einem Apparat, den ich angefertigt hatte und mit dem ich dachte, mich erheben zu können, so hoch ich wollte, warf ich mich von der Höhe eines Felsens aus in die Luft. Aber da ich doch nicht die richtigen Maßnahmen getroffen hatte, purzelte ich unbarmherzig ins Tal hinunter. Ganz zerschlagen ging ich in mein Zimmer zurück, ohne jedoch den Mut zu verlieren. Ich nahm Ochsenmark und schmierte mir den ganzen Körper damit ein, denn ich war braun und blau von Kopf bis Fuß. Und nachdem ich mich noch durch eine Flasche herzstärkender Essenz völlig gekräftigt hatte, ging ich zurück, meine Maschine zu suchen. Ich fand sie aber nicht mehr. Denn ein paar Soldaten, die in den Wald geschickt worden waren, Holz für den Scheiterhaufen zum Johannesfeuer, das abends angezündet werden sollte, zu fällen, waren zufällig darauf gestoßen und hatten sie nach dem Fort gebracht. Als man nach allerhand Erklärungsversuchen, was es sein könnte, schließlich die Erfindung der Sprungfeder entdeckt hatte, sagten einige, man müsse viele Raketen daran befestigen, denn wenn deren fortreißende Schnelligkeit sie dann recht hoch hinauftreibe und die Sprungfeder ihre großen Flügel bewege, so würde jedermann die Maschine für einen Feuerdrachen halten. Ich suchte sie lang und endlich fand ich sie mitten auf dem Platz von Quebec, als man gerade das Feuer daran legte. Der Schmerz, das Werk meiner Hände in einer so großen Gefahr zu treffen, riss mich so hin, dass ich hinzulief und den Soldaten, der anzündete, am Arm packte. Ich entriss ihm die Lunte und stürzte mich ganz wild in meine Maschine, um das Feuerwerk, von dem sie umgeben war, zu zerstören. Aber ich kam zu spät, denn kaum stand ich mit beiden Füßen drin, so war ich auch schon in die Wolken aufgeflogen. Der furchtbare Schreck, der mich völlig versteinerte, lähmte jedoch die Fähigkeit meines Geistes nicht so sehr, dass ich mich nicht nachher an alles hätte erinnern können, was mir in jenen Augenblicken geschah. Man höre also, dass sobald die Flamme eine Reihe der Raketen verzehrt hatte, man hatte sie nämlich zu je 6 angeordnet mit einer Zündschnur, die an jedem halben Dutzend entlang lief, die nächste Etage sich entzündet, dann wieder eine, sodass der brennende Salpeter die Gefahr entfernte, indem er sie vergrößerte. Da das Material aber offenbar abgenutzt war, so misslang das Feuerwerk. Und wie ich nur noch daran dachte, dass ich meinen Kopf auf dem irgendeines Berges verlieren würde, fühlte ich, ohne dass ich eine Bewegung gemacht hätte, dass ich weiter stieg, während meine Maschine mich verließ und ich sie zur Erde zurückfallen sah. Dies außergewöhnliche Ereignis schwellte mir das Herz in einer so wenig alltäglichen Freude, dass ich entzückt, mich der sicheren Gefahr entronnen zu sehen, die Schamlosigkeit hatte, darüber zu philosophieren. Wie ich also mit Augen und Gedanken den Grund des Wunders zu entdecken suchte, gewahrte ich, dass mein Fleisch aufgedunsen war und noch fettig von dem Mark, mit dem ich mich angestrichen hatte, wegen der Quetschungen von meinem Absturz her. Der Mond war am Abnehmen. Und in dieser Phase pflegt er das Mark der Tiere einzusaugen. So bemerkte ich, dass er das, mit dem ich eingerieben war, trank, und zwar mit umso mehr Gewalt, da er mir näher war und da keine Wolken dazwischen waren, die die Kraft abgeschwächt hätten. Als ich, nach der Rechnung, die ich später darüber anstellte, mehr als 3/4 des Weges von der Erde zum Monde zurückgelegt hatte, sah ich plötzlich meine Beine nach oben fallen, obwohl ich auf keinerlei Art gestürzt war. Auch hatte ich durchaus nicht bemerkt, dass mein Kopf von dem Gewicht meines Körpers belastet gewesen wäre. Ich erkannte ganz richtig, dass ich keineswegs gegen unsere Erde zurückfiel, denn wie wohl ich mich wohl zwischen 2 Monden befand und sehr gut merkte, dass ich mich von dem einen entfernte in dem Grade, wie ich mich dem anderen näherte, war ich völlig sicher, dass der Größere unsere Erde sei. Sie war mir nämlich ebenso wie der andere nur mehr wie eine große Goldplatte erschien, da nach 1 oder 2 Tagen der Reise die entferntere Rückstrahlung von der Sonne die Unterschiede der Körper und der Klimazonen verwischte. Dies also erweckte in mir die Vorstellung, dass ich mich gegen den Mond zusenkte, und ich wurde in dieser Ansicht noch bestärkt, als ich mich erinnerte, dass ich erst nach 3/4 des Weges angefangen hatte zu fallen. Denn, sagte ich mir selbst, da die Masse hier geringer ist als unsere, muss der Umkreis ihrer Wirkungskraft auch kleiner sein und ich infolgedessen die Anziehung ihres Mittelpunkts erst später gefühlt haben. So stürzte ich also längere Zeit, wie ich wenigstens annehme, denn die Heftigkeit des Sturzes hinderte mich, ihn genau zu beobachten. Das Weitere, dessen ich mich nur entsinne, ist, dass ich mich unter einem Baume wiederfand, in drei oder vier ziemlich große Äste verwickelt, die ich durch meinen Fall abgeschlagen hatte, und dass mein Gesicht ganz beschmiert worden war von einem Apfel, der sich darin zerquetscht hatte. Glücklicherweise war der Ort, wie man bald sehen wird, das irdische Paradies. Und der Baum, auf den ich fiel, war gerade der Baum des Lebens. So lässt es sich auch denken, dass ich ohne diesen glücklichen Zufall tausendfach tot gewesen wäre. Ich habe seither oft über das nachgedacht, was ungewöhnlich behauptet wird, nämlich, dass, wenn man sich von einer sehr hohen Stelle herabstürze, man erstickt sei, ehe man den Boden berühre. Ich habe aus meinem Abenteuer geschlossen, dass das nicht wahr ist und dass der kräftige Saft der Frucht, der mir in den Mund gelaufen war, meine Seele, die nicht weit weg war, in meinen noch ganz warm und zu den Lebensbetätigungen noch aufgelegten Leichnam zurückgerufen haben müsse. In der Tat, sobald ich auf dem Boden war, verging mein Schmerz, sogar noch ehe er sich in meinem Gedächtnis eingezeichnet hatte. Und der Hunger, der mich auf der ganzen Reise sehr geplagt hatte, ließ mich nur eine leise Erinnerung daran empfinden, dass ich ihn verloren hatte. Als ich wieder auf den Beinen war und eben die Ufer des breitesten von vier großen Flüssen bemerkt hatte, die ineinander mündend ein See bildeten, da erfreute der unsichtbare Geist oder die Seele der einfachen Dinge, die sich in dieser Landschaft ausströmen lassen, meinen Geruchssinn. Die kleinen Kiesel waren holprig und hart nur beim Anschauen. Sie bemühten sich, sich weich zu machen, wenn man darüber ging. Ich traf zunächst auf einen Stern von fünf Alleen, deren Eichen wegen ihrer außerordentlichen Höhe ein Parterre von Hochwald zum Himmel zu erheben schien. Während ich meine Augen von der Wurzel zur Spitze wandern und vom Gipfel zum Fuß herabstürzen ließ, zweifelte ich, ob die Erde sie trage oder sie nicht selber die Erde an ihren Wurzeln angehängt trügen. Man konnte glauben, dass ihr Haupt, das stolz erhoben war, gleichsam gezwungen sich beugte unter der Schwere der Himmelskugeln, deren Last sie nur ächzend zu stützen vermochten. Ihre gen Himmel gebreiteten Arme schienen, ihn umfassend, von den Gestirnen den reinen Segen ihrer Einwirkung zu erflehen und sie zu empfangen, ehe sie noch etwas von ihrer Unberührtheit verloren hatte in der Ehe mit den Elementen. Da strömen allenthalben Blumen, die keinen anderen Gärtner haben als die Natur, einen wilden Duft aus, der den Geruchssinn erregt und befriedigt. Da lassen das Rot einer wilden Rose und das leuchtende Blau eines Veilchens unter Brombeerranken der Wahl keine Freiheit, sondern zwingen einen zu dem Urteil, dass sie beide schöner sind, die eine als die andere. Da fasst der Frühling alle Jahreszeiten zusammen. Da sprießt keine Giftpflanze, ohne dass ihre Geburt ihre Erhaltung im Stich lässt. Da erzählen die Bäche den Kieseln ihre Reisen. Da lassen tausend befiederte kleine Stimmen den Wald vom Schall ihrer Lieder widerhallen. Und so viele der klangreichen Kehlen haben sich flatternd zusammengefunden, dass in diesem Wald jedes Blatt Stimme und Gestalt einer Nachtigall angenommen zu haben scheint. Das Echo hat so viel Freude an ihren Weisen, dass man meinen könnte, wenn man es wiederholen hört, es habe Lust, sie zu lernen. Zur Seite des Waldes dehnen sich zwei Wiesen, deren endloses, heiteres Grün einen ungeheuren Smaragd bildet. Das Durcheinander von Farben, die der Frühling 100 kleinen Blumen verleiht, verwischt ihre Töne ineinander, und die nickenden Blüten scheinen sich nachzulaufen, um den Liebkosungen des Windes zu entkommen. Man könnte diese Wiese für einen Ozean halten, aber da sie ein uferloses Meer ist, war mein Auge erschreckt, so weit gelaufen zu sein, ohne die Grenze zu entdecken, und sandte rasch mein Denken dahin. Und mein Denken, das meinte, dort könne wohl das Ende der Welt sein, wollte sich überzeugen, ob vielleicht so zaubere, schöne Gegenden dem Himmel Veranlassung gewesen seien, mit der Erde sich zu verbinden. Mitten in dem so ausgedehnten und vollendet schönen Teppich strömte in silbernen Schaumwellen ein ländlicher Quell dahin. Seine Ufer kränzt er mit Rasen, den Gänseblümchen, Butterblumen und Veilchen schmücken. Und die Blumen, die sich rings herandrängen, scheinen miteinander zu wetteifern, wer sich zuerst spiegeln darf. Das Bächlein ist noch in der Wiege, denn es ist eben erst geboren, und sein junges, glattes Gesicht weist nicht eine einzige Runzel auf. Die großen Bogen, die es macht, tausendmal auf seinem Wege wieder zurückkommen, beweisen, dass es nur sehr ungern sein Heimatland verlässt, und es stieß, als schäme es sich in Gegenwart seiner Mutter, gestreichelt zu werden, meine mutwillige Hand, die es berühren wollte, murmelt und plätschernd zurück. Die Tiere, die dorthin ihren Durst zu löschen kamen und die verständiger sind als die auf unserer Welt, waren augenscheinlich verwundert, dass es am Himmel heller Tag war, während sie doch die Sonne bei den Antipoden sah, und sie wagten nicht, über den Rand sich zu beugen, aus Angst, sie müssten ins Firmament fallen. Ich muss gestehen, dass ich mich beim Anblick so vieler schöner Dinge von jenen angenehmen Schmerzen gekitzelt fühlte, welche, wie man sagt, der Embryo empfindet, wenn die Seele in ihn einströmt. Der alte Pelz fiel mir ab, um neuem, dichteren und feinerem Haar Platz zu machen. Ich fühlte, wie meine Jugend sich neu entflammte, mein Gesicht rosig wurde, meine natürliche Wärme sich sachte wieder mit dem Lebenssaft mischte. Kurz, ich rückte etwa um 14 Jahre im Alter zurück. Ich war eine halbe Meile durch einen Wald von Jasmin und Myrten gewandert, als ich etwas, das sich bewegte, im Schatten hingestreckt sah. Es war ein Jüngling, dessen erhabene Schönheit mich fast zur Anbetung zwang. Er sprang auf, mich daran zu hindern. Nicht mir, rief er laut, sondern Gott schuldest du diese Ehrfurcht. Sie sehen in mir jemand, antwortete ich, der von so viel Wundern überwältigt ist, dass ich nicht weiß, wo mit meiner Bewunderung beginnen. Denn erstens komme ich von einer Welt, die sie hier jedenfalls für einen Mond halten, und glaube, auf einer anderen gelandet zu sein, die man bei uns zu Lande ebenso den Mond nennt. Und da finde ich mich wieder im Paradies, zu Füßen eines Gottes, der nicht angebetet sein will, und eines Fremden, der meine Sprache spricht. Was du sagst, ist wahr, ausgenommen, dass ich ein Gott sei. Diese Erde hier ist der Mond, den ihr von eurer Kugel aus seht, und der Ort, wo du wandelst, ist das Paradies. Aber es ist das irdische Paradies, in das nur 6 Personen jemals hineinkamen. Adam, Eva, Enoch, ich, der ich der alte Elias bin, der Evangelist St. Johannes und du. Du weißt, wie die beiden ersten daraus verbannt wurden, aber du weißt nicht, wie sie auf eure Erde gelangten. Höre also, dass, nachdem beide von dem verbotenen Apfel gekostet hatten, Adam, der fürchtete, Gott könne durch seine Gegenwart erzürnt seine Strafe vergrößern, den Mond, eure Erde, als den einzigen Zufluchtsort ansah, wo er sich vor den Verfolgungen seines Schöpfers bergen könne. In jener Zeit nun war die geistige Kraft beim Menschen, weil sie noch nicht verdorben war, weder durch Ausschweifungen noch durch raue Nahrungsmittel, noch durch Beschädigungen infolge von Krankheiten, so stark, dass er von dem heftigen Wunsche, in dies Asyl zu gelangen, erregt und die Masse seines Körpers durch das Feuer der Begeisterung leicht geworden war, dorthin getragen wurde, so wie man Philosophen, deren Geisteskraft sehr stark auf irgendetwas gerichtet war, hat sehen in die Luft gehoben werden durch Entzückungen, die er ekstatisch nennt. Die Geisteskraft der Eva, welche die Gebrechlichkeit ihres Geschlechts schwächer und weniger heiß machte, wäre zweifellos nicht geistig stark genug gewesen, dass sie durch die Anspannung ihres Willens das Gewicht der Materie überwunden hätte. Aber es war erst sehr kurz her, seit sie aus dem Körper ihres Gatten genommen war, und daher trug die Sympathie, die diese Hälfte noch an ihr Ganzes fesselte, sie ihm nach. Wie er stieg, wie das Stroh dem Bernstein folgen muss, wie der Magnet sich gen Norden wendet, von wo er losgerissen worden ist. Und Adam zog das Werk aus seiner Seite an, wie das Meer die Flüsse anzieht, die von ihm ausgegangen sind. Auf eurer Erde angelangt, ließen sie sich zwischen Mesopotamien und Arabien nieder. Die Israeliten kannten ihn unter dem Namen Adam und die Heiden unter dem Namen Prometheus, von dem ihre Poeten behaupten, er habe das Feuer vom Himmel geraubt, weil er seine Abkömmlinge mit einer ebenso vollkommenen Seele begabt erzeugte, wie die, mit der Gott ihn erfüllt hatte. So ließ der erste Mensch, um auf eurer Welt zu wohnen, die hier verödet zurück.